Vierter Auftritt. Szene vor dem Hause des Nathan, wo es an die Palmen stößt. Recha und Nathan kommen heraus, zu ihnen Daya. Ihr habt euch sehr verweilt, mein Vater. Er wird kaum noch mehr zu treffen sein. Nun, wenn hier unter Palmen schon nicht mehr, doch anderwärts. Sei itzt nur ruhig. Sieh, kommt dort nicht Daya auf uns zu? Sie wird ihn ganz gewiss verloren haben. Auch wohl nicht. Sie würde sonst geschwinder kommen. Sie hat uns wohl noch nicht gesehen. Nun sieht sie uns. Und doppelt ihre Schritte. Sieh, sei doch nur ruhig, ruhig. Wolltet ihr wohl eine Tochter, die hier ruhig wäre, sich unbekümmert ließe, wessen Wohltat ihr Leben sei? Ihr Leben, das ihr nur so liebt, weil sie es euch zuerst verdanket. Ich möchte dich nicht anders, als du bist. Auch wenn ich wüsste, dass in deiner Seele ganz etwas anderes noch sich rege. Was, mein Vater? Fragst du mich, so schüchtern mich? Was auch in deinem Innern vorgeht, ist Natur und Unschuld. Lass es keine Sorge dir machen. Mir macht es keine. Nur versprich mir, wenn dein Herz vernehmlicher sich einst erklärt, mir seine Wünsche keinen zu bergen. Schon die Möglichkeit, mein Herz euch lieber zu verhüllen, macht mich zittern. Nichts mehr hiervon. Das ein für allemal ist abgetan. Da ist ja Daya. Nun? Noch wandelt er hier unterm Palmen und wird gleich um jene Mauer kommen. Seht, da kommt er. Oh, und scheinet unentschlossen wohin. Ob weiter, ob hinab, ob rechts, ob links? Nein, er macht den Weg ums Kloster gewiss noch öfter. Und dann muss er hier vorbei. Was gilt's? Recht. Hast du ihn schon gesprochen? Und wie ist der heut? Wie immer. So macht nur, dass er euch hier nicht gewahr wird. Tretet mir zurück, geht lieber ganz hinein. Nur einen Blick noch. Ah, die Hecke, die in mir stiehlt. Kommt. Der Vater hat ganz recht. Ihr lauft Gefahr, wenn er euch sieht, dass auf der Stelle er umkehrt. Ach, die Hecke. Und kommt er plötzlich dort aus ihr hervor, so kann er anders nicht. Er muss euch sehen. Drum geht doch nur. Kommt. Ich weiß ein Fenster, aus dem wir sie bemerken können. Ja? Beide hinein.